Mesdames, messieurs, vous êtes à bord du Thalys 9417 à destination de Cologne. Il desservira Bruxelles Midi, Liège Guillemin, Aix-la-Chapelle et Cologne. Le départ de notre train est imminent. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Dames en heren, u bevindt zich aan boord van Thalys 9417 met bestemming Keulen, Hoofdbahnhof. Hij stopt Brussel-Zuid, Luik-Guillemin, Aken en Keulen, Hoofdbahnhof. Onze trein zal zo dadelijk vertrekken. Over enkele ogenblikken gaan de deuren automatisch dicht. Meine Damen und Herren, Sie befinden sich im Thalys 9417 nach Köln Hauptbahnhof. Unser Zug hält in Brüssel-Süd, Lüttich-Guillemin, Aachen, Köln Hauptbahnhof und wir werden gleich abfahren. Vorsicht, die Türen schließen automatisch. Ladies and gentlemen, you are on board the Thalys service 9417 to Cologne. Our train stops at Brussels, Liège-Guillemin, Aachen and Cologne. This train is about to leave. Please stand clear of the closing doors.